Ich möchte gerne mit Ihnen nachdenken heute Morgen über einen Propheten aus dem Alten Testament, Elia. 1. Könige 19. Es ist genug, Herr. Es reicht als Überschrift. Der große Sieg Gottes auf dem Karmel geht diesem Text voraus. Der Prophet Elia, das wäre natürlich auch was für unsere Pfadfindertruppe gewesen, das hätte ich denen dann spannend erzählt. Der große Prophet Elia kämpft alleine gegen 450 Baalspropheten. Einer gegen alle. Die Baalspropheten sollen zuerst ihren Gott anrufen, der Feuer schicken soll, um ihr Opfer anzuzünden. Aber nichts geschieht. Ihr müsst lauter rufen. Euer Gott ist wohl gerade in Gedanken oder er hat zu schaffen. Oder er ist über Land oder er schläft, spottet Elia. Aber nichts geschieht. Und dann ruft Elia das Volk zusammen. Sie sollen mal näher herantreten. Er baut ein Altar aus 12 Steinen, so sinnbildlich für die 12 Stämme Israels. Gräbt herum einen tiefen Graben, legt ein Tieropfer auf den Altar und lässt ganz viel Wasser dort drüber kippen. 3-mal, literweise, alles schwimmt. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und ihr Herz wieder zu dir zurückkehrt, hören wir Elia beten. Da fiel Feuer vom Himmel. Gott gab Feuer und das Fraß, Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im Graben. Und dann schickt Gott noch eine großartige Erhörung des Gebets, indem er Regen gab. Die hatten jahrelang Dürrezeit und Gott schickte den lang ersehnten Regen. Und die Baalspropheten werden grausam hingerichtet. Eine furchtbare Konsequenz, ein Gottesurteil, da sie das Volk zum Götzendienst verführt hatten. Als das Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, wie so ein Lobpreis in der Gemeinde. Elia wähnt sich am Ziel. Das Volk Israel hat sich seinem Gott wieder zugewandt. Es ist zurückgekehrt. Gott hat gehandelt. Es war eine Demonstration der Macht Gottes. Und dann noch das Wunder des Regens und das furchtbare Gottesgericht an den Götzenpropheten. Was für ein Gott, was für ein Herr. Zutiefst dankbar und befriedigt zieht Elia mit dem König Ahab nach Jezreel. Jetzt wird das Königshaus mit einstimmen in das Lob Gottes und gemeinsam werden wir mit dem Volk eine neue Ära ausrufen, um diesem lebendigen Gott wieder zu dienen. Wir werden die Reform angehen, wir werden wieder ein Volk Gottes sein. Aufbruchsstimmung, Erweckungszeit. Voller Erwartung sieht Elia dem Gespräch des Königs mit seiner Frau, der Königin Isabel, entgegen. Und hier setzt unser Text jetzt ein, 1. Könige 19, die Verse 1 bis 16 lese ich uns. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert hat umbringen lassen. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben. Und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging nochmal eine Tagesreise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben. Er sprach, es ist genug, so nimm nun Herr meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und es stand ein Krug mit Wasser da. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Säuseln. Als das Elia hörte und sah, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus. Geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats, von Abel Meholah zum Propheten an deiner Stadt. Soweit der etwas längere Text heute. Nicht das erste, nicht erfüllte Erwartungen führen zu Enttäuschung und zu Angst. Oder man erwartet zu viel. Das genau hatte der Elia nun aber nicht erwartet. Er dachte, nun müsste auch die Königin von diesem Handeln Gottes doch irgendwie erfasst worden sein und nun würde er mit dem Königshaus die notwendigen Maßnahmen angehen können. Aber weit gefehlt. Die Königin ist zutiefst erbost und droht dem Elia den gleichen Tod an wie ihren Baalspropheten. Sie vertraut weiterhin ihren Göttern, denn die würden sie sonst strafen, wenn sie nicht den Elia hinrichten würde, sagt sie. Nicht einmal ein solch gewaltiges Handeln Gottes auf dem Karmel beeindruckt die Königin, die offenbar wohl in diesem Ehepaar das Zepter in der Hand hatte, denn von dem König hört man nicht mehr sehr viel. Was für eine Enttäuschung für den Elia. Was hatte er sich alles vorgestellt? Jetzt würde es losgehen, das Königspaar mit ihm gemeinsam das Volk unter Gottes Herrschaft stellen. Reformation, Neuanfang, alles falsch. Nichts davon. Elia ist fassungslos. Er kann keinen klaren Gedanken mehr denken, läuft einfach los und sein Diener mit ihm. Von Jezreel nach Beersheba, das sind über 150 Kilometer. Dort verabschiedet er seinen Diener und läuft noch mal einen Tag weiter hinein in die Wüste, fällt unter einem Wacholderstrauch nieder und wünscht sich zu sterben. Vers 4: Es ist genug, Herr. Es reicht. Ich bin auch nicht besser als meine Väter. Nimm meine Seele hin. Ich kann nicht mehr. Das zweite: Erschöpfung und Depression. Dass Elia erschöpft ist, können wir uns ja ganz gut vorstellen. Bei dem, was dieser Mann hier durchgemacht hat, eine solche Flucht über eine so lange Strecke, sicherlich nichts gegessen und wohl auch nicht viel getrunken und immer mit der Angst im Nacken, dass die Häscher der Königin irgendwie hinter ihm her sind. Und auch die Anspannung der Auseinandersetzung mit den Götzenpropheten. Elia ist völlig verzweifelt. Dabei hatte Gott durch ihn sich doch so großartig erwiesen. Und das Volk Gottes hatte gelobt und angebetet, war begeistert über dieses Wunder. Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, hatten sie gerufen. Und nun das. Es bringt also doch alles nichts, wenn man sich allein für Gott einsetzt. Und Begeisterung eines Volkes oder einer Gruppe hält auch nicht lange stand. Was nützt der einsame Kampf, wenn die Regierung, wenn das Herrscherpaar nicht mitmachen? Es ist aussichtslos. Es ist genug, Herr. Eine tiefe Enttäuschung hat ihn erfasst. Wir würden heute sagen, eine Erschöpfungsdepression. Was ja auch bei all diesen Strapazen, die hinter ihm liegen, völlig verständlich ist. Er ist mit seinen körperlichen, mit seinen seelischen Kräften am Ende, ausgepowert, Burnout, sagen wir heute. Elia ist des Kämpfens müde und leid. Und er fühlt sich nicht besser als seine Väter, die ja noch Gott früher mal gedient haben. Er fühlt sich völlig allein, einsam. Ein erschöpfter, niedergeschlagener, verzweifelter Prophet, der nicht mehr kann und nicht mehr will. Er ist am Ende und will nur noch sterben. Alles, was Elia bisher in seinem Leben mit seinem Gott erlebt hat, zählt in diesem Moment überhaupt nicht mehr. Seine Glaubenswunder, seine prophetische Begabung, seine Zuversicht und Hoffnung, die er ja an andere weitergegeben hat, mit einem lebendigen Gott zu leben, auf seiner Seite stehen zu können, irgendwie scheint alles weg zu sein. Zumindest ist es ihm nicht bewusst und nicht in Erinnerung. Was sagt uns das? Es sagt uns, auch Propheten sind Menschen wie ich und du. Glaubensstark, und dann wieder zutiefst verzweifelt. Und besonders nach großen Erlebnissen fällt man oft in ein ganz tiefes Loch. Nach begeisterten Events oder auch Freizeiten stürzen wir ab. Der Alltag frisst uns auf, lässt uns verzagen, manchmal verzweifeln. Und alle unsere großen Erwartungen und Ideen zur Belebung und Erneuerung unserer Gemeinde oder unseres Hauskreises fruchten einfach nicht. Die will gar keiner hören. Die machen einfach nicht mit, die anderen. Man läuft am liebsten im alten gleichen Trott so weiter. Und man kommt auch nicht ran an die Meinungsführer. Und man ist es satt, immer selbst die Kohlen aus dem Feuer holen zu müssen. Man wird müde darunter. Oder auch im eigenen Glaubensleben. Wie haben wir uns unseren Visionen und Hoffnung einmal hingegeben? Manchmal bis zu Gelübden. Und dann rutschen wir wieder ab und resignieren. Oftmals passiert das auch jungen Leuten, die so aus den Kinderschuhen des kindlichen Glaubens herauswachsen und nun mündig glauben wollen. Über solche Beispiele hat Tobias Feigs mit anderen zwei lesenswerte Bücher zusammengestellt, im SCM-Verlag auch erschienen. Das eine, warum wir nicht mehr glauben können. Und er schildert, ich glaube, 12 Beispiele von jungen Leuten, die völlig wegkommen, wohnen in anderen Orten, ziehen von zu Hause weg und können nicht mehr glauben. Spannend geschrieben. Und daraufhin hat er viele, das war auch eine wissenschaftliche Ausarbeitung, eine Umfrage, die er gemacht hat. Und daraufhin hat er dann aufgrund der Reaktion ein zweites Buch geschrieben, wie wir mündig glauben lernen. Ganz entscheidender Punkt, aus kindlichem Glauben zum mündigen, selbstständigen Glauben zu kommen. Vielleicht hatte ich mir aber auch zu viel vorgenommen, so wie Elia von einer Erweckung des Volkes träumte. Und es traf leider nicht ein. Oder ich leide an der großen Kluft zwischen Wollen und Vollbringen. Das kannte schon der dänische Philosoph und Theologe Kierkegaard. Er hat mal gesagt, wehmütig grüßt der ich bin, den, der ich gern sein möchte. Der ich bin, den, der ich gern sein möchte. Auch Krankheits- und Leidenszeiten, zerbrechende Freundschaften, Scheidung, berufliche Misserfolge können mich ja verzweifeln lassen. Eine ganz gefährliche Glaubens- und Lebenskrise. Wie Elia will man eigentlich nur weg, abhauen. Nichts sehen, nichts hören oder sogar sterben. Der Franziskaner Richard Rohr schreibt in seinem Buch Hoffnung und Achtsamkeit, Man kann nicht beten und will es auch gar nicht. Mal Klammer auf, der Elia betete ja noch, bis er sich dann niederlegte unter dem Wacholder. So lässt man die einzige innere Autorität verfallen, über die man vielleicht noch verfügt, oder die einzige Weisheit, der man vielleicht vertrauen würde. Man möchte dann nicht einmal Gott vertrauen, denn Gott könnte ja eine Antwort bereit haben und man müsste dann etwas tun, aber man will doch gar nichts tun. Das Tragische, die Lähmung, das Selbstmitleid verfügen über eine ganz eigenartige Anziehungskraft. Das Dritte, Gott heilt eine verwundete Seele. Elia hat sich niedergelegt und schläft den Schlaf des Erschöpften. Wir sagen immer den Schlaf des Gerechten. Elia will sterben, aber Gott hat wohl doch noch etwas mit diesem Mann vor. Er hat ihn die ganze Zeit nicht aus den Augen verloren und er hat ihn wohl auch bewahrt auf dieser Flucht vor der Königin. Gott lässt ihn sich erst einmal richtig ausschlafen. Das hatte er auch nötig, nach dem, was er hinter sich hat. Vers 5 und 6. Es rührte ihn ein Engel an und befiehlt ihm, steh auf und iss. Und er sieht sich um, leckeres, geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Er isst und trinkt und legt sich wieder schlafen. Wie gut wird ihm das schon mal getan haben. Und dann nochmal das Gleiche in Vers 7, iss und trink. Kleiner Einschub, ich glaube, das sind auch ganz wichtige Hinweise für uns in Zeiten der Erschöpfung. Auf gesunde, auf regelmäßige Ernährung achten, geregelten Schlaf, guten Rhythmus zwischen Tun und Ruhen, den Sonntag zur Entspannung, zum Abschalten nutzen. Denn manchmal sind es auch ganz einfach nur praktische Dinge, die wir neu beachten sollten. Und es passiert hier ja noch etwas mehr. Der Prophet, der sterben wollte, der am Ende und verzweifelt war, wird durch den guten Schlaf und durch göttlich inszenierte körperliche Stärkung irgendwie an seiner Seele gesund. Er kommt innerlich zur Ruhe, denn er ist plötzlich wieder bereit, auf seinen Gott zu hören, der ihm durch seinen Engel einen Auftrag gibt. Stärke dich, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Da wird gar nicht diskutiert. Da wird seitens der Engel auch nicht darauf eingegangen, auf seine Leidensphase, seine Resignation, sein Sterben wollen. Das war gestern. Heute gibt es einen neuen Auftrag. Steh auf, iss und trink und geh los. Vers 8, und er stand auf, aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das ist der Berg, auf dem Mose 40 Tage und 40 Nächte verbrachte, um Gottes Gebote zu empfangen. Heiliger Boden, würden wir sagen. Ist schon erstaunlich, dieser Wandel beim Elia. Erst zu Tode betrübt, verzweifelt, einsam, lebensmüde. Und jetzt? Durch Gottes gute leibliche Versorgung. Wiederum ein ganz strapaziöser Weg, 40 Tage, 40 Nächte. Aber jetzt im Auftrag seines Gottes. Die Flucht vor der Königin geschah aus Angst. Und hier scheint er gewiss zu sein, dass Neues auf ihn wartet. Das Vierte und Letzte. Eine erneute Gottesbegegnung mit einem neuen Auftrag, eine zweite Chance. Auf dieser Wanderung zum Berg Horeb hat Elia in 40 Tagen und besonders wohl auch in Nächten, in denen uns Gott ja gern nahe kommt, ganz viel Zeit. Zeit, über sein Leben nachzudenken. Zeit, auch über sein bisheriges Leben mit seinem Gott. Was hat er auch doch alles mit seinem Herrn erlebt? Das wird ihm jetzt wieder ganz neu bewusst. Aber auch über seine nicht erfüllten Erwartungen, seine Hoffnungslosigkeit, seine Einsamkeit, sein Sterben wollen. Und er ist längst damit noch nicht durch. Das sieht man an der Antwort, die er Gott gibt, der ihn ja in der Höhle am Horeb, wohin er sich verkrochen hat, fragt, was er denn hier eigentlich mache in dieser Höhle. Mit anderen Worten, Elia, eigentlich hast du als mein Prophet ja anderes zu tun. Vers 10. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Wir wollen hier einmal festhalten, dass Elia mindestens wieder anfängt, mit seinem Gott zu reden, nachdem er sich ja verkrochen hat. Und ich halte das für entscheidend und für wichtig in solchen Situationen. Reden mit Gott. Manchmal hilft auch, dass wir uns noch jemand dazu nehmen. Gebet. Reden mit Gott. Die Beziehung zu Gott wieder aufleben lassen und sich nicht weiter in sein Mauseloch verkriechen. Und dann Gott eben alles sagen, was mich bedrückt. Alle Trauer über das gottlose Volk, alle Einsamkeit, keiner außer mir, Klammer auf, guckt mal Vers 18, da sind noch 7000, die die Treue zu Gott halten, hat er völlig aus dem Blick verloren. Angst vor der Verfolgung, alles bricht jetzt aus ihm heraus und wirft er Gott entgegen. Und Gott macht es wie später sein Sohn Jesus. Er diskutiert nicht mit Elia. Gott macht ihm auch keine Vorwürfe, sondern Gott will ihm ganz neu begegnen. Geh raus aus der Höhle, tritt auf den Berg vor den Herrn und siehe, der Herr wird vorübergehen. Vers 11, wir erinnern uns an Moses Begegnung mit Gott genau auf diesem Berg. Und wie begegnet Gott dem Elia? Erstmal, wie begegnet er ihm nicht? Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, also alles so gewaltige Naturereignisse. Ich glaube, Gott wollte damit etwas klar machen. Ich muss mich als Gott nicht immer nur gewaltig und großartig zeigen, wie bei dem Kampf mit den Baals-Propheten auf dem Karmel. Also nicht immer nur in lauten Events und in Großveranstaltungen mit alles übertönender Musik, nicht im Jubel eines Volkes, das begeistert schreit, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, sondern hier einmal völlig anders. In einem sanften, stillen Sausen oder Säuseln. Der Heilige Geist, habe ich mal gelesen, ist ein flüsternder Geist. Da muss man ganz nippe zuhören, ganz still. Da begegnet mir Gott durch seinen Geist. Und das, glaube ich, war auch für den Elia eine Lektion. Und so in dieser Stille hört Elia jetzt erneut die Stimme Gottes, die ihn nochmal dasselbe fragt, was er denn hier zu tun habe. Und Elia, Gott dieselbe Antwort vorlegt wie schon zuvor. Mit allen Sorgen, mit allen Ängsten, Bedenken, mit allem Traurigsein. Und wiederum geht Gott gar nicht darauf ein, sondern beauftragt ihn neu. Vers 15 und 16. Geh deines Weges durch die Wüste nach Damaskus, salbe Könige und deine Nachfolger Elisa an deiner Stadt. Eine zweite Chance, ein neuer Auftrag, eine Weitung des Blicks. Jetzt erkennt er die 7000, die treu Gott noch dienen, trotz Baal. Und diese Leute leiden mit, sind ja mittraurig, aber sie stehen mit dir, Elia, zusammen, immerhin 7000 Leute. Das allein ist doch schon Stärkung. Wir sind also in einer Gemeinschaft von Christen zusammengestellt. Und die anderen sind auch da, trösten auch mich, wenn ich unten liege, kämpfen mit mir, wollen mit mir diesem treuen Gott dienen. Und ich darf ganz neu wieder mit dabei sein. Gott gebraucht mich noch. Gib mir diese zweite Chance, einen neuen Auftrag. Und ich darf meinen Nachfolger salben und einsetzen, allerdings an meiner Stadt. Das ist für Elia ein Signal, dass seine Prophetenzeit sich doch dem Ende zuneigt. Aber jetzt mit einem fröhlichen Herzen unter Gottes Schutz, mit seinem Auftrag im Rücken und nicht mit Traurigkeit oder Bitterkeit oder Wehmut. Was wir Pensionäre, ich bin es inzwischen länger schon, ja auch lernen mussten, aus dem aktiven Berufsleben hinüberzugehen in den Ruhestand. Ohne Bitterkeit, ohne Wehmut, ohne Traurigkeit. Und vielleicht hat er auch diesen ehrlichen Satz gesprochen: Ich habe es gelernt, entbehrlicher zu sein, als mir lieb ist. Ich habe es gelernt, entbehrlicher zu sein, als mir lieb ist. Er konnte jetzt mit Dankbarkeit und Demut zurückschauen und losgehen, Gottes neue Aufträge auszuführen. Amen.